Der Hörverlag präsentiert »Warum die Welt nicht fair ist« von Yuval Noah Harari, übersetzt von Birgit Niehaus, gelesen von Oliver Rohrbeck.